Servus Leute und willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Mein Name ist Marc und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch so ein bisschen was darüber erzählen. Erstens, wer ich bin und zweitens, warum ich diesen Podcast überhaupt gegründet habe. So die Hörerzeit wird so zwischen 3 und 4 Minuten sein, das heißt, ich denke mal, das ist sehr, sehr überschaubar. Fangen wir einfach mal an. Wer sitzt hier überhaupt hinterm Mikrofon? Und zwar, ich heiße Marc, ich bin 19 Jahre alt und gehe momentan noch zur Schule. Das, um genau zu sein, ich mache mein Fachabitur. Soweit ein paar Eckdaten über mich. Kommen wir nun zum etwas interessanteren Teil, und zwar, um was geht es überhaupt in diesem Podcast? Dazu müssen wir vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, ich habe am 15.07. diesen Jahres ein Kleingewerbe angemeldet. Um genau zu sein, ich habe eine Webseite publik gemacht, so würde ich das nennen. Und zwar, die nennt sich www.artisthub.de. Ich werde die unten in den Shownotes ebenfalls verlinken. Würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere mal vorbeiguckt und vielleicht auch direkt eine Kritik dazu schreibt, weil die Seite sich aktuell noch in der Beta-Phase befindet, beziehungsweise in der Testphase. Jetzt könnte man sich natürlich auch direkt fragen, ja, was macht die Seite überhaupt, was bringt die Seite einem? Und zwar für alle, die Fiverr kennen, erklärt sich das eigentlich von selbst. Für alle, die es nicht kennen, ist es auch ganz schnell erklärt. Und zwar, sagen wir mal, ihr seid Freelancer oder ihr macht auch etwas privat. Zum Beispiel, ihr könnt super Webdesign oder Logo-Design oder irgendwas so in dieser Art. Dann könnt ihr auf meine Seite kommen und euer Angebot da einstellen zu eurem Wunschpreis und andere Leute können das dann kaufen. Und wir versuchen mit dieser Webseite uns auf dem deutschen Markt zu spezialisieren. Und der ein oder andere Zuhörer wird jetzt schon gemerkt haben, ah, das sind aber ganz schön viele Wenn, Aber und Wird und es kommt noch. Und das ist einfach der Grund, die Seite existiert erst seit sehr, sehr kurzer Zeit und deshalb habe ich diesen Podcast auch gestartet. Ich möchte euch wirklich von null auf an mitnehmen. Ihr seid quasi live dabei, wie ein Unternehmen entsteht oder auch zerfällt. Man weiß es ja nicht, wie sich das entwickeln wird. Natürlich gehe ich hoffentlich vom Positiven aus, aber so seid ihr einfach immer mit dabei und ich versuche jede Woche eine neue Folge zu machen, wo ich euch dann erkläre, wie es momentan mit der Webseite zugeht und was gerade so passiert, was auch so meine Learnings sind. Was man hierbei noch anmerken muss, Artisthub wird wahrscheinlich nicht meine erste Webseite, nicht meine letzte Webseite gewesen sein. Das heißt, da wird noch einiges mehr kommen. Ich habe nämlich ziemlich viel in meinem Kopf, was ich noch so umsetzen möchte. Aber das werdet ihr bei Zeit dann alles mitkriegen. Ja, ich habe gesagt, die Folge geht heute nur so 3 bis 4 Minuten. Daran möchte ich mich auch halten. Bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, möchte ich noch ganz gern von euch wissen. Was wollt ihr hören? Gefällt euch das, was ich mache? Ist das irgendwie nicht so passend? Das könnt ihr mir mal ganz gern unten drunter in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Vielleicht noch eine kleine Sache. Und zwar, sorry, wenn ich mich noch nicht so authentisch anhöre oder so voller Elan. Das macht wirklich Spaß, was ich hier gerade tue. Aber es ist halt auch noch neu für mich. Das müsst ihr mir echt verzeihen. Auch gewisse Sprechfehler oder Aber-Ams versuche ich natürlich rauszuschneiden. Aber es wird mir nicht komplett gelingen. Deshalb verzeiht mir das. Ansonsten wünsche ich euch noch eine traumhafte Woche und bis zum nächsten Mal.